Abschnitt 4 aus Der Schüderrump, Band 1 von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel. Wenn der Junker Hennig von Lauern traumlos die Nacht durchschlief, so erwachte er am folgenden Morgen mit einem fressenden Appetit gleich allen seinen Ahnen. Und da am Frühstückstisch natürlich wieder von dem Ereignis des vergangenen Tages, der Heimkehr der schönen Marie und ihres Kindes, die Rede war, so fiel unter dem Kauen und Schlucken auch dem Junker der Karren mit der kranken Frau und dem kleinen, wildäugigen Mädchen ein, und zwar begleitet von jenem eigentümlichen Grauen der Kinder, welches oft so unerklärbar ist und meistens doch viel mehr bedeutet als das Grauen der Erwachsenen. Hier freilich war des Kindes Abneigung und Furcht nicht unerklärlich und wird an dieser Stelle die passende Gelegenheit gekommen sein, einige Worte über die Erziehung Hennigs zu sagen. Der Einfluss des Vaters auf dieselbe bestand darin, dass der biedere Landedelmann mit großem Erstaunen in die Wiege des Stammhalters sah und seine Verwunderung darüber aussprach, wie viel der Mensch in seinem Leben erleben könne. Hennig hatte nur ein dumpfes Bewusstsein davon, dass ihn ein großer Mann mit großem, wehenden, rötlichen Schnauzbart vor sich im Sattel gehalten habe und mit ihm durch den Wald entlang dem Rande des Waldes und über das Stoppelfeld in vollem Galopp gejagt sei und dass er in Angst und Wonne schreiend und lachend umflattert von der schwarzen Mähne des Gauls die Bäume, die Ackerstiere, die Menschen, die ganze Welt mit dem blauen Gebirge in der Ferne vorüberfliegen sah. Der Tod hatte den braven Herrn von Lauen leider allzu früh selber aus dem Sattel gehoben und die Frau Adelheid regierte an seiner Statt auf dem Lauenhofe. Wir wissen bereits, dass sie das Regiment ernst nahm, allein in der Erziehung ihres Sohnes griff sie nur selten, dann aber jedes Mal an dem rechten Orte und in der rechten Weise ein. Munter sprach sie, dem Jungen in das Haarbusch greifend und ihn mit Energie auf den Standpunkt des gesunden Menschenverstandes zurückschüttelnd, wenn der Chevalier oder das Fräulein den Taps ihrer Meinung, das heißt der Meinung der gnädigen Frau nach, zu hoch von demselben weggehoben hatten. Sie jagte ihn in das kalte Wasser und im Notfalle mit der Haselgerte dreimal um die Mauern des Lauenhofes. Sie war's, welche das Kopfschütteln des Ritters von Gläubigern in Worte übersetzte und der Malteserin damit in den Weg trat. »Nun, Fröhlen, jetzt tun Sie mir die einzige Liebe an und machen Sie mir den Bengel nicht ganz verrückt. Weiß der Himmel, nächstens muss ich ihn noch mit den Hämmeln auf die Weide schicken, damit er nicht verlernt, dass das Gras grün ist und dass der Regen nass macht.« Der Chevalier stand ihrer Anschauungsweise am nächsten und wahrlich, solche Lehrmeister wie er sind sehr selten in dieser erziehungsbedürftigen Welt. Er hatte den Krieg gesehen und über den Frieden nachgedacht. In Einsamkeit und Stille, in Geduld und Entsagung hatte er an seinem eigenen Wesen, wenn auch nicht gebaut und gemeißelt, so doch geschnitzelt und gedrechselt, und damit soll gewiss kein Tadel ausgesprochen sein, sondern das höchste Lob, was einem guten Mann in seiner Lage gegeben werden mag. Ein altes, wunderlich kluges Kind. Und der Lauenhof, das Dorf Krodebeck und vor allem die Frau Adelheid wussten, was für einen Schatz sie an ihm besaßen und überlegten es dreimal, ehe sie einem Worte oder Winke von ihm entgegentraten. Selbst seine größeste Widersacherin, das Fräulein Adelaide Clotilde Paulard von Saint-Ouen, fürchtete sich im Geheimen unendlich vor ihm, wenn sie es gleich im gegebenen Falle nur durch höheres Aufwerfen der Nase, kläglichere Seufzer und anzüglichere Bemerkungen kundtat. Der Ritter von Gläubigern hatte viel studiert seit seiner Ankunft auf dem Lauenhofe. Er hatte seinen Sinn darauf gesetzt, zu erfahren, wie es eigentlich bei den Römern zu Hause aussah, und er hatte wirklich Latein gelernt, und zwar nach Johann Amos Comenius. Er hatte alle seine Wissenschaften nach dem Rezept des alten, berühmten Rektors von Lissa zusammengetragen, und er gab sie nach demselben Rezepte wieder von sich. Die Herren von der Domschule zu Halberstadt konnten freilich nachher die Hände über den Köpfen zusammenschlagen, als der Junker von Lauen in ihre Lehre geriet. Die Bilder fanden sich überall, im Hause und draußen und zu jeder Zeit, und der Kommentar fand sich ebenfalls am Rande ein, wie in jenem wunderlichen lateinischen Orbus Pictus, den selbst die Türken, Perser, Araber und Mongolen seit 1641 handschriftlich weitergaben. Wenn von dem Gebirge her die Schneewolken sich über das flache Land wälzten, wenn die Wetterfahnen des Lauenhofes wehklagend sich im Kreise drehten, wenn die Schornsteine mit Stimmen begabt wurden, die sehr lebhaft an die Hexentänze des Blocksbergs, der so nahe in die Fenster guckte, erinnerten, wenn der Regen der Tage und Nachtgleiche über den Hof, durch das Dorf und über die Felder in Stößen fuhr, wenn im Walde die ersten Anemonen und Leberblumen aus dem welken Laub unterm Gebüsch aufsahen und wenn der Wald so grün stand, wie das freudigste Kinderherz nur immer verlangen konnte, so hatte das alles stets seinen besonderen Zusammenhang mit dem alten Comenius, und der Chevalier verfehlte nicht, den Finger an die Nase zu legen und diesen Zusammenhang ernstlich hervorzuheben. Der Comenius war für alles brauchbar, nur nicht für das Fräulein von Saint-Ouen. Dieses zog seine Weisheit und Lehrhaftigkeit aus anderen Quellen und ließ sie über die junge Seele des Junkers laufen, trotz der Dämme, welche der Ritter wehmütig, kläglich und bescheiden dagegen zu errichten beflissen war. In der Politik wie in der Pädagogik begegneten sich der Chevalier und das Fräulein wie im Mystax und Peccadillo bei einem Knochen. Wenn jener, das heißt der Herr von Glaubigern, die reichsunmittelbare Herrlichkeit des Rittertums in westlichen Deutschland und vorzüglich in seinem Stammlande Westfalen für die Krone auf dem Tempel der Weltgeschichte hielt, so setzte das Fräulein den großen König Ludwig XIV. Als alleinigen wahren Gott in diesen Tempel und berief sich auf dieselbe Memoirenbibliothek, aus welcher sie zugleich in ihrer Weise die Erziehung Hennigs mitleitete. Diese Memoiren hasste der Ritter und verachtete die gnädige Frau. Letztere, deren allergrößester Stolz und allerherrlichste Familienzierde jener bei Zorndorf gefallene Oberstleutnant von Lauen war, der sich durch diesen Fall die ganze Approbation des alten Fritz erwarb, half sich durch ein erhöhtes Geklapper ihres Schlüsselbundes gegen den großen Louis. Der Ritter, welcher als feiner Kavalier nie vor den Damen mit irgendetwas klapperte, fand sich ziemlich wehrlos gegen denselben, zog nur im Vorbeigehen die Achseln in die Höhe und sagte »Bah« im Geheimen. Auf diese Interjektion hin sah der junge Hennig den treuen Mentor fragend an, aber der Chevalier warf sich jedes Mal mit entsagungsvoller Energie auf die Historie von Herzog Wittekind und trieb ihn nebst seinen Sachsen melancholisch in die Enge und in die Weser. Dem jungen Hennig wurde erst ziemlich spät klar, was jenes »Bah« bedeutete, aber auch dann sah er freilich lange nicht vollständig ein, wie viel Philosophie der Geschichte darin verborgen lag. Das Grauen, von welchem im Anfange dieses Kapitels die Rede war, wurde diesmal einzig und allein durch die Prätendentin des oströmischen Kaiserthrones in die junge Seele gepflanzt. Adelaide verspürte es ja selber vor vielen Dingen und Verhältnissen, die verständigeren Leuten nur merkwürdig, achtbar, beklagenswert oder gleichgültig erscheinen können. Adelaide stand viel zu hoch, um die Welt zu nehmen, wie sie war, und da sie also naturgemäß in recht ungemütlicher Verlassenheit wandelte, so suchte sie andere zu sich emporzuziehen, sei es um eine Kammerjungfer der Vergangenheit, sei es um den Kavalier der Zukunft für diese tief gesunkene, erbärmliche Welt heranzubilden. Im Winter behielt der Chevalier gewöhnlich die Oberhand im pädagogischen Wettstreite. Die lieblichere Zeit des Jahres war, dem alten Comenius zum Trotz, selbstverständlich auch die Zeit der lieblicheren Belehrung. Da wurde allerdings dann dem Kinde vieles klargemacht, was dem Herrn von Gläubigern in alle Ewigkeit dunkel blieb. Und umgekehrt wurde manches in Nebel und Dunst gehüllt, was der Ritter eben erst mit vieler Mühe dem Kinderkopfe in ein helleres Licht gerückt hatte. Wenn der Herr von Gläubigern auch das Bewusstsein des Standes und des durch den Stand bedingten Interesses in höchstem Grade besaß, so war er doch zu verständig und billig, um nicht einzusehen, dass die Welt sich doch nicht ganz seit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zum Schlechtern verändert habe. Trotz aller Sehnsucht nach verlorenen besseren Zuständen konnte er auch den gegenwärtigen Tag gelten lassen und hielt es unter seiner Würde, die Gegenwart durch jenen bekannten, mehr oder weniger geschickt und feierlich verhängten Standesegoismus hinter das Licht zu führen. Er konnte sich immer noch an der Lebendigkeit der Bewegung des Tages freuen, und wo er denselben nicht mehr verstand, da suchte er den Widerspruch lieber im Stillen zu verdauen, als dass er sich mit seiner harmlosen Umgebung in einen zwecklosen und unfruchtbaren Kampf darüber eingelassen hätte. Er sagte sich, dass von Krodebeck aus die Weltenuhr sich wahrscheinlicherweise nicht vor- oder zurückstellen lassen werde, und verdiente somit die Verachtung des Fröhlens in vollstem Maße. Mit Verachtung blickte das Fröhlen selbst auf den Kürassierharnisch, welchen der gute Ritter bei Ligny trug und über welchem er mit so heißen Tränen die Arme gekreuzt hatte, als er in der Nacht verwundet auf dem Schlachtfeld lag und der Rückzug seines Volkes an ihm vorüberrauschte. Adelaide, Clotilde Paula von Saint-Ouen, Gräfin von Pardiac und allen möglichen und unmöglichen anderen Grafschaften, hielt es unter allen Umständen für ihre Pflicht, selbst da Nein zu sagen, wo niemand verlangte, dass sie Ja sage. Einmal in jedem Jahre wallfahrte sie sicher nach Blankenburg, um auf dem Schloss und am Fuß der Teufelsmauer eine stille Andacht zu halten. Auf dem Schloss hatte ja seine geheiligte allerchristlichste Majestät, der König Ludwig der 18., leider recht bescheiden selbst Hof gehalten, und in der Teufelsmauer zeigte man eine Felsenfratze, welche dem dicken Herrn wie aus dem Gesicht geschnitten war und die bourbonische Nase sowie das bourbonische Kinn in wahrhaft genialer Weise zur Schau trug. Wobei übrigens die Bemerkung gestattet sein wird, dass man in Deutschland kaum eine größere Felsenpartie bereisen kann, ohne dass die Reisehandbücher und die Führer aus der bourbonischen Physiognomie Kapital schlagen. Vorzüglich in Gegenden, wo der Sandstein vorherrscht. Vor dieser Blankenburger Felsennase betete das Fräulein in vollstem Sinne des Wortes an und versank in eine Verzückung, welche den schwarzen braunschweigischen Jägersoffizieren, die sie zuerst auf das loyale Naturwunder aufmerksam gemacht hatten, großen Spaß bereitete. Dass der junge Hennig von Lauen sehr bald an diesen Wallfahrten teilzunehmen hatte und auch ein großes Vergnügen daran fand, war vorauszusehen. Es wurde ihm der Glaube an noch ganz andere Wunder zugemutet, und da er sich in jener Lebensepoche befand, in welcher man vorzüglich gern an alles Wunderliche und Wunderbare glaubt, so hatte er häufig einen größeren Genuss davon als von dem grimmigen Amos Comenius, jedoch nicht immer. Den ausgezeichneten Jüngling Telemach zum Beispiel hasste er viel ausbündiger als den Comenius. War aber nicht der Klang der Fanfaren und Pansflöten von Marly und Versailles am Fuß dieser Harzberge ein Wunder, welches die junge Seele mit Lust und Behagen erfüllen musste? Mit Begeisterung folgte Henning dem Ritter von Gläubigern auf die wirkliche Hasenjagd. Allein der barocke Zauberspuk des 18. Jahrhunderts, welchen Adelaide heraufzubeschwören wusste, hatte gleichfalls seine innigen Reize. Ehe der Junker von Laun die ersten Hosen aufgetragen hatte, war er zeitweise vollständig in einen Kreis gebannt, um welchen der Chevalier ängstlich genug herumtrippelte und von welchem aus er, das heißt Hennig, vorzüglich jenes ekle Grauen vor den ungewaschenen, lärmenden Erscheinungen der Wirklichkeit, das Grauen der Unmündigen und der verzogenen und verzärtelten Erwachsenen empfand. Mit Ekel, Abscheu und ohne die geringsten Gewissensbisse hatte sich das Fräulein von Saint-Trouin von dem Elendskarren der einst so schönen Marie Häusler und ihrem armen Kinde abgewendet. Furcht und Ekel erweckte das Bild dieser drei Gegenstände dem Junker von Lauen am Frühstückstische auf dem Lauenhofe. Sogar die Neugier, welche das kindliche Alter allen Dingen entgegenträgt, wurde hier durch die Furcht überwogen und mit heftigem Missbehagen horchte der Knabe auf das, was die Mutter und der Ritter über die Leute im Siechenhause zu sagen hatten, während das Fräulein appetitlos, mürrisch, weinerlich dasaß und in allem, was gesprochen wurde, eine tiefe Kränkung ihrer eigenen Persönlichkeit fand. Der Herr von Glaubigern und die Frau Adelheid nahmen allerdings auf die Gefühle und Anschauungen des Fräuleins keine Rücksicht. Der Chevalier setzte auseinander, was geschehen könne, um die Aufregung des Dorfes über die heimgekehrte Gemeindegenossin so schnell als möglich zu verwischen. Er sprach sehr nüchtern von den Bauern von Krodebeck und gab sich darüber keinen Täuschungen hin. Allein er sprach jedenfalls wie ein guter Mann, der ein unter seinen Augen begangenes Unrecht, welches er nicht verhindern konnte, nach Kräften auszugleichen bestrebt ist. Dass er bei seinen Vorschlägen und Ratschlägen nicht die Malteserin ansah, sondern lieber seinen Teller, war sicherlich ebenfalls ein Zeichen eines gutmütigen und feinfühlenden Herzens. Die gnädige Frau blickte auf den grauköpfigen, braven Hausgenossen mit den hellsten, glänzendsten, freundlichsten Augen und nickte von Zeit zu Zeit vergnügt in seine Worte hinein. Als er aber geendet hatte, knöpfte sie ihre Schürzenbänder fester, schüttelte sich in ihren Röcken zurecht und rief, »Man muss eben sein Bestes tun.« Dann nickte sie auch dem Fräulein zu und sprach durchaus nicht die Rücksichten des Chevaliers nehmend, »Was machen Sie denn eigentlich wieder für'n Gesicht, Fröhlin? Herrgott und alle Klagelieder Jeremine, eine Ananas haben Sie damals nicht aus der Krödebecker Gurke gezogen, aber nun höllen Sie nur nicht. Ich will ja gern Abbitte tun, wenn ich zu viel gesagt hatte. Ach, du liebster Himmel, da geht sie wieder hin.« Da ging sie wirklich wieder hin mit dem Taschentuch vor den Augen, schwankend und stöhnend wie die Clairon in der Rolle der Phädra. Den Junker von Laun hatte sie am Handgelenke gepackt und zog ihn so hinter sich her. Belfond und kläffend folgte Peccadillo ihr, während Mystax mit Bedacht auf ihren Stuhl sprang und mit ruhiger Würde sich der gnädigen Frau und dem Chevalier gegenüber niederließ. »Nun bitt ich Sie, Glaubigern«, sagte die Frau Adelheid und fügte nach einigen Augenblicken hinzu, »Alter Freund, lassen Sie mir den Jungen nicht aus den Augen.« 7. Kapitel. Wir haben bis jetzt mit dem Fräulein von Saint-Trouin und dem kleinen Hennig nur von der Landstraße aus in das Fenster des Krodebecker Siechenhauses gesehen und haben also noch über einiges zu reden, was sich am vorigen Abend hinter den erblindeten Scheiben begab. Der Hohmeister, welcher unter der Oberaufsicht der gnädigen Frau eine zweite Bettstatt in der Hütte aufschlagen musste, hatte sich entfernt mit seinem Handwerkszeug. Die gnädige Frau hatte der schönen Marie noch einmal das Kopfkissen zurechtgezogen und sich dann gleicherweise mit dem Herrn von Glaubigern entfernt. Sie hatte die neugierigen Gaffer vor der Tür auseinandergejagt und es war still in der Hütte geworden. Die alte Erbherrin und Burgfrau des Siechenhauses von Krodebeck fand sich zum ersten Male mit ihren neuen Hausgenossen allein, saß im Winkel und starrte auf das Bett. Marie Häusler hatte die Decke über den Kopf gezogen, das Kind kauerte neben dem Bette auf dem Erdboden und starrte auf die Alte. Krieg oder Frieden? Die Atmosphäre war dumpf, schwül und drückend wie vor allen größeren Auseinandersetzungen, sei es zwischen zwei dummen, nichtsbedeutenden Weibsbildern oder zwei klugen, mächtigen Nationen. Diese Auseinandersetzung musste kommen und sie begann in einer höchst drolligen, aber durchaus bezeichnenden Weise. Wie ein Käfer, der in einer gefährlich erscheinenden Situation wieder Mut fasst, regte die Alte wieder Glied um Glied. Wie eine Henne, über welche der Habicht hinrauschte, zog sie den Kopf wieder unter dem gesträubten Flügel hervor. Leise und scheu streckte sie den Hals aus ihrem Winkel vor und wiegte immer schneller den Oberkörper hin und her. Sie stöhnte laut und unterbrach sich dabei nach dem Bett hinhorchend, und als ihr Seufzer von dem Lager her ein Echo fand, erhob sie sich und stand gebückt wiederum lauschend. Sie hielt die Hand an das Ohr, und das Kind, welches sich immer mehr vor ihr fürchtete, fing an zu weinen, an zu schreien. Die Alte richtete ihre Aufmerksamkeit von der Mutter auf das Kind und murmelte ununterbrochen durch 2 Minuten: »Oje, oje, oje!« Es dauerte 2 volle Minuten, ehe sie in jenes Stadium übertrat, in welchem der Käfer anfängt, seine Fühlhörner zu putzen und zu zählen. Dieses Stadium fand endlich seinen Ausdruck durch die Interjektion: »Oh, du lieber Gott, oh Gott, Gott, Gott!« Im 3. Stadium entfaltet der Käfer seine Flügeldecken und schnurrt davon, die Henne schüttelt sich und gackert hell auf, die alte Burgfrau im Siechenhaus aber von einem ganz außergewöhnlichen Entschluss, von einem von Thor und Wodan zu gleicher Zeit gesandten Mut ergriffen, fuhr mit einem Kamm auf das angstvolle Kind los, packte es mit ihren knöchernen Händen, zog es trotz seines Widerstrebens zwischen die Knie und fing an, es mit gespannt Nachdruck zu kämmen. Die Lage der Dinge hatte sich mit einem Schlage geändert. Der Standpunkt für den ferneren Verkehr war auf die natürlichste Weise gewonnen. Auf das Geschrei des Kindes hob Marie ein wenig die Decke vom Gesicht, um zu sehen, was vorgehe, sagte jedoch nichts und sagte auch nichts, als die Alte, nachdem sie ihr Werk vollendet hatte, die kleine Antonie zu dem Stuhl am Fenster führte, um ihr das heimkehrende Dorfvieh zu zeigen. Die Sonne war nunmehr untergegangen und die Glocken der Kuhherde ertönten bereits in der Ferne. Antonie stand wieder zwischen den Knien der Alten, doch jetzt ohne Zwang. Die alte Frau wie das Kind warteten beide mit gleicher Spannung auf die Heimkehr des Viehs, und wenn wir den guten Gebrauch, jeden Abschnitt durch eine passende Unterschrift zu bezeichnen, in diesem Buche zur Anwendung bringen wollten, so würden wir über dieses Kapitel »Das liebe Vieh« setzen und mehr als einen Grund dafür bereit haben. Ein recht schöner Grund lag zum Exempel schon in dem plötzlichen Angriff mit dem Kamm auf den verwilderten Kinderkopf. Allein das war, wie gesagt, nicht der einzige. Die Alte, welche den Menschen wenig Dank schuldete und noch weniger Zutrauen, besaß eine große und innige Neigung für das Vieh und stand mit demselben auf dem allerbesten Fuße, vorzüglich soweit es in Herden versammelt am Morgen und am Abend an der Tür des Armenhauses vorbeizog. Sie hatte nicht den geringsten Teil daran und sah deshalb gewöhnlich ganz philosophisch unbefangen in das Getümmel. Und da der Stall, die Weide und die Schlachtbank nicht nur im Leben der Tiere, sondern auch im Menschenleben ihre Rolle spielen, so kann man wohl über das liebe Vieh und seine Geschicke die merkwürdigsten philosophischen Betrachtungen anstellen. An diesem Abend jedoch sah Hanne Allmann nicht unbefangen dem Heimzug ihrer Freunde zu. Sie saß und hielt sich die Stirn mit der Hand und wiederholte immerfort: »Das liebe Vieh, das liebe Vieh!« Sie zogen alle vorbei, zuerst die beredsamen Gänse, die Glück bedeuten, wenn man ihnen begegnet auf dem Wege, sodann die zappelhaften, dumm unruhigen Schweine, welchen man nicht begegnen soll, wenn man es irgend vermeiden kann, da sie Verdrießlichkeit, Hader, Zorn und Unglück anzeigen. Es kamen, geführt vom gewaltigen Dorfbullen, die stattlichen Kühe mit den Rindern und Kälbern und den Beschluss machten, die dummen, aber sehr viel Staub aufwühlenden Schafe samt den nervösen Ziegen. Das liebe Vieh. Verschiedene der Tiere kamen als nähere Freunde an das alte Weib heran, um es mit den feuchten Schnauzen anzublasen oder ihm die Hand zu lecken, die es ihnen aus dem Fenster hinhielt. »Guten Abend, Hanne. Guten Abend, Hanne Allmann. Wie ging es den lieben langen Tag über und was für zwei junge, unbekannte Augen hat sie da bei sich?« Das Kind schlug die Hände zusammen und fragte, ob das jeden Abend so wäre, und Hanne Allmann, sie hatte wunderlicherweise wirklich auch einen Namen, strich der Kleinen freundlich über die gekämmten Locken, freilich sei das so vom Frühjahr bis in den späten Herbst. Da lachte Antonie und meinte, das sei schon recht, und die Alte lächelte auch. »Ja, es ist schon recht«, sagte sie. »Siehst du, das ist des Vorstehers vornehme Schwarze. Die kommt aus einem fernen Lande, ist allmächtig berühmt wegen ihrer Herkunft und kommt doch alle Abend und grüßt und nimmt nichts dafür, dass sie das alte Bettelweib im Siechenhaus kennt. Da ist Uhlenbrings Blässe, die ist auch aus einem reichen Hause, und da kommt des Barbiers Scheckichte, die ist die klügste in der ganzen Herde.« Die Alte fuhr schreckhaft zusammen und blickte schnell und verstohlen nach dem Bett hinüber. Die Ideenverbindung hatte trotz aller Tragik etwas unendlich Komisches, doch die schöne Marie war zu krank und elend, um die Komik oder die unwillkürliche Beleidigung zu fühlen. Aber sie verkroch sich wieder tief unter ihrer Decke und fürchtete sich vor der alten Hanne Allmann schrecklich und nicht ohne Grund, soweit es das eigene böse Gewissen betraf. Von alle Krodebecker bösen Kindern hatte sie in ihrer Jugend der verachteten Bewohnerin des Siechenhauses die ärgsten und abgefeimtesten Possen gespielt, die schlimmsten Schimpfworte nachgerufen. Und sicher hatte sie gewusst, dass sie das klügste Kind im Dorfe sei und deshalb in allen Boshaftigkeiten die übrigen angeführt. Außer dem Dorfbüttel, welcher zugleich den armen Vogt von Krodebeck vorstellte, fürchtete Hanne Allmann das hübsche Kind des Barbiers Häusler am meisten. Das war nun vor ihrer Tür abgeladen. Das sollte von nun an mit ihr unter demselben Dache wohnen. Zu Ende war die kurze Ruhestunde, der armselige, verlorene Frieden, die alte Unruhe, der alte Lärm und Schmutz, die alte Unzucht richteten von neuem ihr Reich in dem Siechenhause von Krodebeck auf. Oh, es war, um sich unter die Erde in die letzte Ruhe, in den letzten Frieden, in den feuchtesten, schlechtesten Winkel des Kirchhofes, unter die Nesseln, welche der Totengräber in der Mauerecke aufhäufte, hinabzuwünschen. Das liebe Vieh, ach, das liebe Vieh! Schreckhaft war Hanne Allmann über ihr unbedachtes Wort zusammengefahren, doch sie mochte sich beruhigen. Das kluge Kind des Barbiers war nicht mehr imstande, so feinen, wenn auch unwillkürlichen Spielen des Witzes zu folgen. Marie Häusler konnte nur noch das Allergemeinste, das Allergewöhnlichste, das, um welches auch die dümmsten und einfältigsten Lachen und Zittern in Sinnen und Gedanken begreifen und festhalten. Sie wendete sich mühevoll auf die Seite, sah auf die beiden am Fenster und rief weinerlich, »Hanne, Hanne Allmann!« »Ja, was, Marie?« »Da bin ich«, sagte die hübsche Marie. »Oh ja, da bist du«, sagte die Alte und versuchte vergeblich zu lächeln. Marie Häusler lachte und ihr Kind, welches glaubte, es sei etwas zum Lachen vorhanden, lachte auch. Aber Hanne Allmann wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. Es entstand wieder eine Pause in der Unterhaltung, bis die Alte es nicht länger aushielt und sich zu der Bemerkung aufraffte, »In Krodebeck lässt es sich auch leben.« Da griff die schöne Marie im höchsten Fieber in Wut und Angst ihre Bettdecke mit beiden Händen, als müsse sie etwas zerreißen. Und sterben lässt es sich auch da. Und das ist das Beste. He, alter alte Hanne, wo sind die Maulschellen, die Ohrfeigen, welche du mir einst versprochen hast? Jetzt könntest du die alten Schulden zahlen. Komm heran, schlage mich, komm, schlage mich tot. Jawohl, du musst es wissen, wie es sich in Kronebeck leben lässt. Jetzt lachte die kleine Antonie nicht mehr, sondern zeterte hell auf. Mein Kind, rief die Mutter, Hanne Allmann, das ist mein Kind und es und mich haben sie auf dem Schinderkarren nach Kronebeck geschleppt und es soll da leben und ich soll da sterben. Hanne Allmann, vergib mir, ich kann in meinem Leben nicht wieder in der Gasse hinter dir herrufen. Vergib mir, schlage mein Kind nicht, schreie es nicht an. Um Jesu Christi willen, ich bitte dich um Vergebung. Für einen anständigen Menschen gibt es nichts Unangenehmeres, als um Vergebung gebeten zu werden. Die braven Leute werden in solchen Fällen ungemein nervös dem Bittenden gegenüber. Sie liefen am liebsten weg, um dieser heißen Hand, die ihnen nach der Gurgel greift, zu entgehen, und sie fühlen einen Druck auf der Seele, ein vages Schuldbewusstsein, welche ihnen den Standpunkt in jeder Weise verrücken. Der arme Sünder weiß dies gewöhnlich ganz klar und nimmt, seiner Last entledigt, seinen Standpunkt vollkommen danach. Edlen Leuten, die sich mit Vergnügen um Verzeihung bitten lassen, braucht eigentlich niemand, und sei es der ärgste Bösewicht, dieses Vergnügen zu bereiten. Hanne Allmann, welcher der Fall zum ersten Male in ihrem Leben begegnete, geriet außer sich. Es wurde ihr schwarz vor den Augen, sehr schwarz. Sie stöhnte und jeder dritte Physiognomiker hätte voraussagen dürfen, dass sie sich im nächsten Augenblicke auf die schöne Marie stürzen würde, um die verspäteste Züchtigung vollkräftig nachzuholen und zum Anfang wenigstens ihr die Augen auszukratzen und die Haare auszuraufen. Wir nach unserer eben vollendeten schönen Auseinandersetzung wissen, dass dies nicht der Fall sein konnte, sondern dass sie jetzt nur noch etwas tiefer in sich die ganze Kleinheit des armen Geschlechtes der Menschen verspürte. Sie hob das Kind von dem Schemel am Fenster herab und humpelte, die Hand desselben haltend, zu dem Lager der Kranken, sah ihr zum ersten Male genau und ohne zu zucken in das Gesicht, setzte sich neben dem Bette nieder und sagte, »Sei nur still, Marie, jag einem nicht solch einen Schrecken ein, wir wollen schon miteinander auskommen.« Und weil sie ein so altes Weiblein war, das stets ganz allein und ganz zu unterst in der Weltgeschichte gelebt und seine einzigen und besten Freunde unter dem lieben Vieh hatte, so wusste sie wirklich und wahrhaftig nichts weiter zu sagen. Nachher brachte sie ganz leise die kleine Antonie zu Bett und kroch selber unter ihre Decke und wartete die ganze Nacht mit einem sonderbaren Summen und Singen im Gehirn auf eine große Erleuchtung. Es kam aber nur mit dem neuen Morgen eine Vision. Doch auch diese war nicht zu verachten unter so bewandten Umständen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. März 2024.